Präsident Johnson hat auf die Erklärung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, beim Vietnamkrieg handelt es sich um einen nationalen Befreiungskrieg, geantwortet. Maschinen der chinesischen Luftstreitkräfte haben über der aufständischen Stadt Wuhan Flugblätter abgeworfen. In den USA kam es in 3 weiteren Gebieten zu Rassenausschreitungen. Am schwersten ist die Stadt Milwaukee betroffen. Der deutsche Großindustrielle Alfred Krupp ist gestorben. Soweit die Nachrichten, gesprochen von Friedrich Berg. Hier ist der Londoner Rundfunk. Blickpunkt London. Aus bestimmten Meldungen erhält man den Eindruck, dass China vor einem Bürgerkrieg steht. Hören Sie Richard O'Rourke. Für uns alle hier im Westen, abgesehen von einer Handvoll Experten, sind die Entwicklungen in China in den letzten 12 Monaten rätselhaft gewesen und zusehends immer rätselhafter geworden. Vorige Woche traf ich zufällig einen jener wenigen Experten, als er gerade aus dem fernen Osten zu Besuch nach London gekommen war. Und ich fragte ihn unter anderem, wie es möglich ist, dass ein so prominenter Mann wie Präsident Liu Shaoqi schon seit einem Jahr von den Roten Garden angegriffen wird und noch immer im Amt ist. Seine Antwort war, man darf nicht vergessen, dass bei den Chinesen Worte und Taten zwei völlig verschiedene Dinge sind. Das eine braucht mit dem anderen nichts zu tun zu haben. Ich fand dies sehr aufschlussreich. Und ich glaube, es hilft uns etwas zum Verständnis der jüngsten Entwicklungen in China. So zum Beispiel scheint festzustehen, dass sich in der Stadt Wuhan in Zentralchina, besser bekannt als Hankou, der frühere Name eines der 3 Städte, aus denen Wuhan besteht, der örtliche Befehlshaber, General Chen, der Pekinger Regierung widersetzt. General Chen ist 59, ein alter Kommunist. Man vermutet, dass ihm 1 Million Mann unterstehen. Als die Zentralregierung kürzlich den Minister für öffentliche Sicherheit und den Propagandaminister nach Wuhan entsandt hatte, um die Autorität Mao Zedongs wiederherzustellen, ließ Chen die beiden verhaften und erst nach dem Eingreifen des Außenministers Chu Enlai wurden sie wieder freigelassen. Eine so offene Revolte gegen die Zentralregierung hatte es in China seit Mao Zedongs Machtübernahme noch nicht gegeben. Kein Wunder also, dass die Pekinger Regierung sagt, man habe über Wuhan Millionen von Flugblättern abgeworfen. Die Rebellen werden als eine Kruftstoffklicker bezeichnet und es wird behauptet, die wären im Kampf geschlagen worden. Aber da die Propagandaattacken gegen die Rebellen weitergehen, zeigt das klar und deutlich, ähnlich wie im Fall Präsident Liu's, dass sie nicht geschlagen oder gar vernichtet worden sind. Überdies ist Wuhan nicht das einzige Gebiet Chinas, in dem es zu Unruhen gekommen ist. Vorige Woche zum Beispiel war der gesamte Eisenbahnverkehr zwischen Canton und der Grenze von Hongkong unterbrochen. Und später hörte man Augenzeugenberichte von Reisenden über bewaffnete Zusammenstöße zwischen Bauern und Roten Garden. Allem Anschein nach besteht die ernste Gefahr, dass dieses riesige Land in die Anarchie zurückfällt, unter der es vor 40 Jahren zu leiden hatte, als die sogenannten Kriegsherren die Machtbefugnisse der Zentralregierung an sich rissen. Eins ist wohl sicher, der Maoismus hat in China noch nicht triumphiert. Ja, man hat sogar den Eindruck, als würden die Anhänger Maos jetzt in die Defensive gedrängt. Die Frage, wie sich diese neuen Entwicklungen international auswirken werden, ist nur schwer zu beantworten. So zum Beispiel weiß man nicht, ob der kommunistische Rebell General Chen etwa mit der Sowjetunion sympathisiert. Aber offenbar wird China in der nächsten Zeit so große interne Probleme haben, dass von größeren auswärtigen Abenteuern keine Rede sein kann. Ein direkter Angriff auf Hongkong oder unmittelbares Eingreifen in den Krieg in Vietnam kommen wohl schwerlich in Betracht. All das ist nur zu begrüßen. Aber andererseits graut einem vor dem Gedanken eines fast völligen Zusammenbruches, denn selbst Peking spricht jetzt von Anarchie im größten Lande der Welt, wo ohnehin schon Millionen von Menschen faktisch hungern. Vor allem halte ich es für falsch zu meinen, dass ein Nachfolgerregime, sollte sich Mao Zedongs Fraktion nicht durchsetzen, dann sollte das System allmählich zusammenbrechen, vernünftiger sein wird als das jetzige oder dass sich wieder ein so enges Verhältnis zwischen Peking und Moskau herausbildet, wie es früher bestanden hat. Denn was immer geschieht, China bleibt China. chinesisch, nationalistisch, fremdenfeindlich und rätselhaft. Sie hörten Richard O'Rourke.